Wie wird beim allgemeinen Gericht die Herrlichkeit Jesu Christi offenbar werden? Beim allgemeinen Gericht wird die Herrlichkeit Jesu Christi dadurch offenbar werden, dass er, der von den Menschen ungerecht verurteilt worden war, dann vor dem Angesicht der ganzen Welt als höchster Richter über alle erscheinen wird. Sehr wichtig, Jesus Christus, der sich eben dem göttlichen Heilsplan unterworfen hat, zur Verfügung gestellt hat, um unser Erlöser zu sein, der von den Menschen ungerechterweise verurteilt worden ist, von Pilatus, von den Juden, vom Sünder, der sein Blut als Rache fordert für die Sünden, damit sie auch vergeben werden können, damit er dann als höchster Richter über die ganze Welt erscheint, er, dem alles anheimgestellt ist, das ganze Gericht. Das ganze Gericht hat der Vater dem Sohn übergeben, wie der Heiland einmal ausdrücklich im Evangelium sagt. Nur das Gericht wird eben aufgeschoben bis zum Tod eines jeden Einzelnen, beziehungsweise das allgemeine Gericht hier bis zum Ende der Zeit, bis zum Ende der Welt.